Die Partei und Staatsdelegation der DVJK unter Leitung von Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Vertreter der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK, bezeigte am 29. November im Trauersaal im Staatlichen Theater Kubas zum Ableben des höchsten Führers der kubanischen Revolution, Fidel Castro Roots, das tief empfundene Beileid. Die koreanische Partei und Staatsdelegation zum Kondolenzbesuch traf an diesem Tag mit einer Maschine in Havanna ein.